Урок 22. Упражнение 1, страница 126. Die Aufführung. Die Aufführungen. Die Ausstellung. Die Ausstellungen. Der Besuch. Die Besuche. Der Feiertag. Die Feiertage. Das Gastspiel. Die Gastspiele. Das Kino. Die Kinos. Der Krieg. Die Kriege. Die Kunst. Die Künste. Der Maler. Die Maler. Das Museum. Die Museen. Die Naturwissenschaften. Das Parkett, die Parkette, das Programm, die Programme, der Regisseur, die Regisseure, die Reihe, die Reihen, der Schauspieler, die Schauspieler, das Theater, die Theater. Die Theaterkarte, die Theaterkarten. Das Theaterstück, die Theaterstücke. Der Tod, die Tode. Die Vorstellung, die Vorstellungen. Die Welt, die Welten. Der Zuschauerraum, die Zuschauerräume. Abholen, besorgen. Durchsehen, sah durch, durchgesehen, verfolgen, bekannt, nett, die bildende Kunst, sie ist, war, von, begeistert, das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater, zu jener Zeit, so viel ich weiß. Voriges Jahr. Die Vorstellung ist, war ausverkauft. In unserem Kino läuft der Film mit den Karten für hat es geklappt. Das ist sehr nett von dir.